That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören nunmehr den zweiten Teil des Beitrags von Dr. Matthäus Hagedorni, Ambivalente Projektionen, Neurechte Israel und Islamdebatten vor dem 7. Oktober, den er in dem Buch Projektiver Antizionismus, herausgegeben von Karin Stögner und Stefan Griegert, in der Nomos Verlagsgesellschaft veröffentlicht hat. Matthäus Hagedorni ist wissenschaftlicher Leiter des Projekts IBAS am Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien. Auch in diesem zweiten Teil geht es um die Genese des Verhältnisses rechter und neurechter Kreise und Denkschulen in Bezug auf den Staat Israel und das Judentum an sich. Zur Erinnerung, die letzte Folge schloss mit den außenpolitischen Vorstellungen der neuen Rechten Ende der 1970er Jahre in Bezug auf die Frage, mit welchen Staaten und Gesellschaften Bündnisse möglich und ideologisch legitim seien. Der erste Teil endete folgendermaßen. Die an Carl Schmitt geschulte Souveränitätslehre der neuen Rechten bedeutete, in der Politik keinerlei Rücksichten auf moralische und ökonomische Logiken zu nehmen. Wer dieser amoralischen Mechanik von Partnerschaft und Feindschaft folgt, erkennt kein Problem darin, mit dem Iran und Israel gleichzeitig zu paktieren. Prinzipielle Feindschaft gilt einzig denen, die diese souveräne Außenpolitik durch eine Politik in weltrevolutionärer und weltbürgerlicher Absicht untergraben würden. Dieser absolute Feind ist oftmals antisemitisch kodiert. Stop. Das Magazin Wir selbst, das den nationalrevolutionären Strang der neuen Rechten repräsentierte, trieb die Idee von Allianzen mit Crazy States, wie sie Armin Mohler bezeichnet hatte, weiter voran. So besuchten Mitarbeiter von Wir selbst den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi 1983 in einem Beduinenzelt in der Nähe Benghazis, wie sie schrieben, wo Gaddafi anregte, dass auch Deutschland wie Libyen eine Volksrepublik der Volksmassen werden könnte. Der sogenannte Revolutionsführer führte das nordafrikanische Land tatsächlich autokratisch und auf Basis einer antiimperialistischen Ideologie, die Panarabismus, Sozialismus und islamische Elemente verknüpfte. Im Interview mit den Neurechten geißelte er eine in Deutschland erkannte Gehirnwäsche der Siegerstaaten, welche die Grundlage der Kolonisierung und Heilung Deutschlands bilde, relativierte den Holocaust und verglich Israels Politik mit dem Nationalsozialismus. Der libysche Autokrat lieferte den aus Westdeutschland angereisten Nationalrevolutionären die passenden Stichworte, um die angenommenen Feinde deutscher Souveränität zu denunzieren. Sein von linken wie rechten Antiimperialisten rezipiertes Pamphlet »Das grüne Buch – Die dritte Universaltheorie« wurde einige Jahre später auch von einem neurechten Verlag vertrieben. Der bange Respekt vor den Crazy States zeigte sich auch während der internationalen Affäre um das Buch »Die satanischen Verse« des britisch-indischen Schriftstellers Salman Rushdie, das sich unter anderem mit der Frühgeschichte des Islam befasste. Khomeini erließ am 14. Februar 1989 ein religiöses Gutachten, eine Fatwa, die einem Todesurteil für den Autor und all jene gleichkam, die die Veröffentlichung des Romans ermöglichten. Kein Autor der Kritikon-Rechten solidarisierte sich mit dem Recht auf die Kunstfreiheit des vermeintlich blasphemischen Schriftstellers, auch nicht derjenige, der den Islam als einziger, als totalitäre Religion scharf kritisierte. 1995, als die prominente Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel das Buch »Die satanischen Verse« scharf kritisierte und damit die Rushdie-Kontroverse wiederbelebte, warnte Martin Papst das rechte Lager vor dem Einschwenken in einen liberalen, wie er schrieb, Menschenrechtsfundamentalismus und plädierte für einen Menschenrechtspluralismus, genannten Kulturrelativismus. Einem anderen Autor zufolge galt es, Zitat, die besonders von den USA, aber auch von einigen westeuropäischen Staaten ausgehende Verketzerung und Ausgrenzung der Islamischen Republik als fundamentalistischer Staat, Zitat Ende, zu beenden. Alarm goes off, I press snooze 10 times already. 5 more minutes turn to 30, so I get up and crawl to the kitchen. Dishes are piled high, I don't wanna do them. I turn a blind eye and go back to the bedroom. As I leave, I notice clothes in the machine. Been there since last week, they're probably not clean anymore. They're gonna reek. Fuck it, I'll just chuck them on another spin. But what for? I'll only do this again. But what for? I'll only do this again. But what for? I'll only do this again. But what for? I'll turn my knickers inside out one more time and cut the bottom off my toothpaste. It's not just that I can't be asked to go to the shop. Yeah, I'm lazy, but nobody likes waste. I'll add it to the never-ending list of shit to do that I'm not gonna do, let's be honest. Procrastination's my middle name and doing jack shit is my favorite game. But what for? I'll only do this again. But what for? This again, but what for? I'll only do this again, but what for? I'm lazy and I like it. I'm lazy and I like it. I wake up just to go back to sleep. 'Cause I'm lazy and I like it. I'm lazy. If it sinks, I'll go down with it. And if it stinks, I'll spray for breeze on it. Sit on my trash throne, cause I'm gross. I'm a slob, I don't deserve a job. All I wanna do is stare at the ceiling. Lying down is what I'm feeling. Don't wanna do my dishes, don't wanna tidy up. Don't wanna pay my bills, don't wanna go to work. Don't wanna do my shopping, don't wanna sweep my floor. Don't wanna make my bed, don't wanna do my chores. You can't make me. You can't make me. You can't make me. You can't make me. Migration wurde in der Neuen Rechten erst in den frühen 1980ern eingehend behandelt. In ihren Stellungnahmen spiegelte sich die in der politischen Kultur allgemein aufkommende Islamisierung der Einwanderungsdebatte wider. Sukzessive verschob sich der bis dahin auf Nationalitäten fixierte Diskurs auf ein national nicht mehr klar abgrenzbares muslimisches, das im Widerspruch zu einheimischen Werten und Normen liege. Als faktischer Anlass für diese Wahrnehmung fungierte auch unter Neurechten der transnationale Charakter des politischen Islam. Die empfundene Unterdrückung deutscher Identität durch Vergangenheitsbewältigung beeinflusste die Neurechte-Debatte um Einwanderung. Das Lager sah sich in einer doppelten Front. Einerseits galt es, unkontrollierte Einwanderung zu beklagen und sie auf den nationalen Souveränitätsverlust zurückzuführen. Ein Ausländerproblem adressierten auch neurechte Autoren mit Migrationsgeschichte und bemängelten dabei, dass die Integration nicht gelinge. Allerdings wollten sich Neurechte selbst nicht in den liberal-universalistisch orientierten Normenkäfig der Bundesrepublik integrieren, von dem aus eine angebliche Inkompatibilität türkeistämmiger Einwandererinnen begründet wurde. Die völkisch-rassistische Paranoia vor dem, wie sie es nennen, Volkstod richtete sich nicht nur gegen die EinwandererInnen, sondern auch gegen die autochthonen ErmöglicherInnen. Auch viele Neurechte wollten sich nicht in die bundesrepublikanische Gesellschaft integrieren. Sie sahen das deutsche Eigene oft von sich entfremdet und das Andere mitunter als Vertrauter. Das Deutschland, in dem sie sich und die Migrantinnen unterwerfen würden, war in ihren Augen noch nicht existent. Dementsprechend ambivalent wurde die apokalyptische Vorstellung aufgenommen, dass die migrantischen Anderen die durch Dekadenz identitätsschwachen Deutschen ersetzen könnten. So fantasierte Robert Hepp 1982 in einem rassistischen Text über die liberalisierten neuen Deutschen von einem Untergang, der schließlich in einer nationalen Erneuerung durch Türkeistämmige enden könnte. Zitat: Vielleicht werden schon unsere Enkel die türkische Armee der Bundesrepublik Deutschland erleben, die mit der schwarz-weiß-roten Fahne durchs Brandenburger Tor zieht und die Russen hinauswirft. Es lebe das ewige Deutschland. Zitat Ende. Muslimisch gelesene MigrantInnen wurden als identitätsbewusster und exkludierender und dahingehend als rechter als die autochthone Bevölkerung Deutschlands beschrieben. Trotz rassistischer Gewaltwellen seit Mitte der 1970er Jahre sah sich die neue Rechte der Ausprägung einer multikulturellen Einwanderungsgesellschaft machtlos gegenüber. Der von den vermeintlichen Feinden Deutschlands gesteuerte Multikulturalismus schien gegen Ende der 1990er kaum mehr aufhaltbar. Wie Günter Rohrmoser 1998 konstatierte, Zitat: Wenn die Entwicklung in unserem Lande so weitergeht, wird das morgen die islamische Kultur und Religion sein und nicht die christliche. Vielleicht wäre es sogar besser, dass hier wieder ein gottesgläubiges und gottesfürchtiges Volk Einfluss auf die Dinge nimmt, als dieser bodenlose, zynische Nihilismus, der im Zeichen der Zerstörung aller kulturellen Überlieferungen und Substanzen steht. Zitat Ende. Wichtiger Anlass für die Herausbildung neurechter Zeitschriftenprojekte war eine zunehmende liberale, transatlantische und NS-kritische Tendenz in deutschen Leitmedien. Entsprechend gespannt war das Verhältnis zum Axel Springer Konzern, der seine pro-amerikanische und pro-israelische Position auch aus einer historischen Verantwortung für die deutschen Verbrechen während des Nationalsozialismus heraus begründete. Laut Armin Mohler übernahm die Tageszeitung Die Welt die Rolle eines israelischen Beobachters. Statt sich der Wiedergewinnung deutscher Souveränität in Politik und Geschichtsschreibung zu verschreiben. Das Kritikon Holocaustleugnung diskutieren würde, wollte Schrenk-Notzing vermeiden. Auch deswegen sollten sich Teile des Milieus wie Armin Mohler und Hans-Dietrich Sander ab den späten 1980ern dem offen antisemitischen und negationistischen Teil der äußersten Rechten zuwenden. Dass die Aufarbeitung der Shoah und die daraus abgeleitete Solidarität mit Israel zentrale Störfaktoren für die von Neurechten ersehnte Souveränität waren, zeigte sich exemplarisch an dem Herausgeberwechsel von Kritikon ab 1999. Nachfolger des Gründungsherausgebers Schrenk-Notzing wurde Gunnar Sohn. Der rechtsliberale Publizist mit jüdischen Vorfahren attackierte den Rekurs auf die konservative Revolution, distanzierte sich vom Nationalismus und Anti-Amerikanismus der neuen Rechten und bekannte sich zum jüdischen Staat. Dabei verletzte er auch das ungeschriebene Gesetz der neuen Rechten, sich bei allen habituellen Unterschieden nicht offen von anderen rechten Strömungen zu distanzieren. Statt deutscher Souveränität lautete das Leitbild der neuen Kritikon nach dem 11. September 2001 Go West. Über diesen als Verrat empfundenen Personal- und Richtungswechsel kam es zum Bruch mit vielen WeggefährtInnen der Zeitschrift. Fortan gruppierte sich die neue Rechte primär um die Junge Freiheit und das Netzwerk im sachsen-anhaltinischen Dorf Schnellroda, bestehend aus dem Institut für Staatspolitik, dem Verlag Antaios und der Zeitschrift Sezession. Doch auch innerhalb dieses neu gruppierten Milieus wurde der Streit um den Islam und Israel nach der zweiten Intifada und dem 11. September 2001 kontrovers geführt. Die antimuslimische Rechte der frühen 2000er war ein Novum, in dem sich Islamfeindschaft und Pro-Israelismus verband. Mit ihr wurde ein dezidiert antimuslimischer Rassismus zum Mobilisierungsfaktor für die Rechte, der oft mit einem selbstlegitimierenden Bekenntnis zu Israel verbunden wurde. Kennzeichen dieser sich seit Anfang der 2000er maßgeblich online verbreitenden transatlantischen Strömung war die Integration von liberalen und säkularen Versatzstücken in ihre Doktrinen. Internationale Galionsfigur des internationalen Counter-Dschihad war die britisch-jüdische Autorin Giselle Littmann, die unter dem Namen Batye Or die demografische Transformation Europas zu Eurabien anprangerte. Im deutschsprachigen Raum war hierbei der promovierte Islamwissenschaftler Hans-Peter Radatz prägend. Der frühere Schüler von Annemarie Schimmel warnte vor einer Islamisierung Europas durch Migration und demografischen Wandel, die von der Preisgabe christlicher Werte an die anderen ermöglicht werde. Dabei kritisierte er traditionsvergessene Islamapologie von der äußersten Linken bis zur äußersten Rechten. Angesichts der befürchteten islamischen Expansion sollten auch Frauenrechte, die für den Katholiken ansonsten nicht von Belang waren, verteidigt werden. Im Unterschied zur bisherigen neurechten Polemik gegen den westlich-liberalen Normenkäfig stand Radatz dafür, Aspekte der Westernisierung der deutschen Gesellschaft als Identitätsmerkmale zu integrieren. Seine von Homogenisierungen und Dichotomisierungen geprägten Positionen gegen das Muslimische begründete er ausdrücklich mit dem Schutz von Israel und den Jüdinnen und Juden in Deutschland. Allerdings zeugte sein Bild vom vermeintlichen Kartell der Islamapologeten teils auch von antisemitischen Denkweisen. So würde es den kreativen Kräften der neuen Weltordnung, wie er schrieb, zuarbeiten, zu denen er die in Verschwörungserzählungen notorischen Bankiersgruppen um Rockefeller und Rothschild zählte. Diese verschwörungsideologisch aufgeladene Perspektive auf die sogenannte Islamisierung erreichte um 2010 auch die neue Rechte. Oh, Mit dem erwähnten antimuslimischen Fokus ergänzten etliche Rechtsaußenparteien seit Mitte der 2000er Jahre ihr Programm. In Österreich übernahm die FPÖ seit Mitte der 2000er die Rhetorik eines christlich-jüdischen Abendlandes. Die antiklerikale und antizionistische Stoßrichtung der Partei, die der langjährige Parteiführer Jörg Haider bis in die frühen 2000er verkörperte, wurde durch den neuen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache deutlich abgemildert. In Deutschland profilierten sich Ende der 2000er Jahre mit der Pro-Bewegung und der Partei Die Freiheit zwei parteipolitische Angebote mit antimuslimischem Populismus. Die antimuslimische Wende ging auch in anderen Rechtsaußenparteien mit einer scheinbaren pro-israelischen Wende zusammen. Diesen Wandel sollte die sogenannte Jerusalemer Erklärung von 2010 markieren, die unter anderem die Vorsitzenden der FPÖ, die belgische Regionalpartei Vlaams Belang, die Schwedendemokraten und die Freiheit unterzeichneten. Das Manifest unterstrich das Existenzrecht Israels und erkannte einen Kampf um die jüdisch-christlichen kulturellen Werte, die gegen einen islamischen Totalitarismus geschützt werden sollten. Trotz des symbolträchtigen Ortes der Zusammenkunft, die starke Distanz zum Narzissmus und Faschismus suggerieren sollte, thematisierte die gemeinsame Erklärung weder die Shoah noch Antisemitismus. Vor diesem Hintergrund läutete der in aller Regel taktische Pro-Israelismus dieser Rechtsaußenparteien eine neue Phase der Kritikabwehr ein. Zwar kritisierten sie andere Parteien scharf für blinde Flecken in der Bekämpfung des zumeist muslimisch konnotierten Antisemitismus. Allerdings wollten sich auch diese scheinbar geläuterten Organisationen nicht mit den Ursachen und dem Ausmaß des europäischen Antisemitismus befassen, wo er ihr eigenes Lager betraf. Notorisch wird diese Immunisierungsstrategie in der AfD, in dem performativer Pro-Israelismus mit Post-Shoah-Antisemitismus und antisemitisch grundierten Verschwörungslegenden über einen großen Austausch zusammengehen. Zugleich bleibt israelbezogener Antisemitismus allen Diskursstrategien zum Trotz fester Teil des Parteidiskurses. Auch die zahlenmäßig sehr kleine Parteigliederung Juden in der AfD, die sich für eine pro-israelische Ausrichtung stark macht, erweist sich seit ihrer Gründung primär als Legitimationsmittel für Migrationsfeindlichkeit und als Feigenblatt gegen Antisemitismusvorwürfe. To go, it may be unclear which way the water is running. It's the last dance, throw the bottle in the puddle. Skinny legs and all, a mess of scramble. Your skirt is torn, your tears tell. It's all or nothing. Bei allen Anpassungen an antimuslimische Ressentiments in der Bevölkerung blieb für das Kernmilieu der neuen Rechten ein Punkt entscheidend. Deutsche Identität sei nicht mit Liberalisierung und Demokratisierung zu verknüpfen, wozu auch immer eine Aufklärung über die deutschen Verbrechen während des Nationalsozialismus gehört. Exemplarisch hierfür ist das Agieren des neurechten Aktivistennetzwerks Identitäre Bewegung. Es gab die Losung weder Kippa noch Palituch aus und betonte, dass ihre Äußerungen nicht als liberal-universalistische Kritik am Islam verstanden werden dürften. Im Sinne der Lehre kollektiver Souveränität von Carl Schmitt versuchen Neurechte, deutsche Interessen niemals moralisch und historisch zu stark für oder gegen Israel oder für oder gegen den Islam zu verkoppeln. Aus dieser Perspektive wandte sich der einflussreiche Ideologe Götz Kubitschek scharf gegen Islamhass antimuslimischer Rechter, denen er Unterwerfung unter den Liberalismus vorwarf. Aus dem gleichen Impuls heraus kritisierte er auch den partiellen Pro-Israelismus der AfD. Die Debatte um Israel und den Islam verstummte seither nicht. In Kubitscheks Verlag Antaios schlug Simon Kiesling in seinem Pamphlet »Das neue Volk« 2022 vor, eine völkische Verschmelzung mit traditionsbewussten MigrantInnen zuzulassen. Ähnlich hatte sich bereits 2009 der neurechte Geschichtsdenker Ernst Nolte in seinem Buch über den Islamismus geäußert, den er als zeitgemäße Widerstandsbewegung gegen die Moderne und nicht zuletzt den Zionismus qualifizierte. Starke Reaktionen in der neurechten Szene löste das Buch Feindbild Islam als Sackgasse aus, in dem Frederik Höfer eine postmigrantische Revierverteilung Deutschlands vorschlug, bei dem autochthone Rechtsextreme im Einvernehmen mit Islamisten und nicht-deutschen Nationalistinnen Terrains absteckten. Obwohl diese Positionen selbst innerhalb der neurechten Subkultur hoch umstritten und auf absehbare Zeit kaum in AfD-Programme übersetzt werden dürften, zeigt dieser Pluralismus in anti-egalitärer Absicht auf die Aufgabe der neuen Rechten. Ideologie für verschiedene innen- und geopolitische Szenarien zu produzieren, auf die sich die um die AfD gruppierte äußerste Rechte vorbereitet. I'm a stranger, but I'm dying for the truth. Bis heute drehen sich neurechte Kontroversen um Israel und den Islam und um strategische Prioritäten. Durch die Kontroversen der 2010er Jahre wurden in der neuen Rechten einige Grenzen abgesteckt. Die Bekämpfung des Muslimischen dürfe sich nicht auf die Mobilisierung liberal-demokratischer Werte stützen. Jede Position gegenüber Israel müsse unabhängig von der vermeintlichen souveränitätsbeschneidenden Vergangenheitsbewältigung erfolgen. Ausgehend davon wird über Strategien und Akzente gestritten. Zu klaren Spaltungen führten diese Kontroversen bislang nicht. Vielmehr versucht die neue Rechte, die Spannungen durch Formelkompromisse und die Moderation von Kontroversen zu überdecken. Dieses kultivierte Nebeneinander von Widersprüchen folgt aus der Struktur neurechter Ideologie. Sie kreist um einen Gegenentwurf zur Aufklärung und liberalem Universalismus. Ungelöste Widersprüche durchzieht ihr Denken. Neurechte produzieren ständig Inkonsistenzen, ohne dass diese ihren Zusammenhalt gefährden. Sie sammeln sich um Narrative des Niedergangs und bilden eine affektive Gefühlsgemeinschaft. Statt herrschaftsfreiem Diskurs der Individuen ist ihr Leitbild der ewige Kampf ums Dasein des zumeist national gefassten Kollektivs. Dieser am faschistischen Denker Carl Schmitt geschulte politische Existenzialismus ist höchst flexibel und agiert opportunistisch. Scheinbar essentielle Unterschiede zwischen Gruppen und Völkern können demnach Feindschaften begründen, aber bei veränderter Interessenslage und politischer Situation kann diese auch wieder umgedeutet, relativiert oder ignoriert werden. Das bedeutet mitnichten, dass Antisemitismus und Rassismus in der neuen Rechten obsolet werden oder an Gefährlichkeit einbüßen. Gewalt ist inhärenter Bestandteil neurechter Ideologieproduktion. Die Ideologiegeschichte neurechter Islam- und Israel-Debatten mahnt vielmehr zum genauen Hinsehen. Demokratische Gegenstrategien müssen die Schattierungen von Feindschaft und Vereinnahmung kennen, die alle Menschen betreffen, die für jüdisch, israelisch oder muslimisch gehalten werden. You don't feel a thing in your sinuous head. No love, no pain, and no fear of dread. Your apathetic dispassion has made you distort, and your savoir-faire is to kill for sport. You'd wound a small creature and watch it wiggle, and lust to feel so bad that you'd force a giggle. So crooked and curled is your point of view. There is no other creature more malicious than you. I'm completely satisfied. My upper life I will not miss. An owned beast until I die. And I will not give up on this. Never! True, I went to hell and back. But it was so hard. You're ruthless and savage and sadistic and vindictive. And you find human flesh is incredibly addictive. But the longer you live and the longer you kill, there's a void that gets harder and harder to fill. The void that you feel within would suggest that a canyon has opened up inside of your chest. And whatever you do, there's no turning back. You've reached the end of the cul-de-sac. Everything that's inside of me, and all of that's all around me, I got myself to see and leave, and now I don't feel anything. Never! Insincere and trivial, the world is void of all meaning, and God is all that's visceral, and now I don't feel anything. Never! I don't feel anything, I don't feel no pain. Will make your void obsolete is to find someone new, some sapid fresh meat. Inside me! Hey! Khomeini erließ am 14. Februar 1989. Okay. Khomeini erließ. Nee, der heißt wirklich Khomeini oder Khomeini. Oh eins Gott. Von beiden. Ja, ich hätte das Bier nicht trinken sollen, aber es war nötig, weil ich war schon. Okay. Du hast es auch verdient. Ja, eigentlich habe ich es mir. Ja, das stimmt. Jetzt muss halt Khomeini. Der Text Khomeini. Okay.